Sehen Sie sich doch einfach einmal um. Welche sind Ihre letzten Bilder? Da drüben. Kaufen Sie viel? Nicht so viel, wie ich gern würde. Sie wissen schon, dass Sie mir noch nicht gesagt haben, wer Sie eigentlich sind. Ihnen hat vorgeschlagen, ich soll Ihnen zusehen, wenn ich sage, ich bin Johnny Maxson. Ach. Sie sind also der geheimnisvolle Anrufer. Wie bitte? Ist das Bild gut bei Ihnen angelangt, ja? Nein. Aber ich habe gemacht, was Sie mir gesagt haben. Und was habe ich Ihnen gesagt? Jetzt hören Sie einmal, was soll denn das? Ach, keine Aufregung. Nein, aber... Ich bin genauso erstaunt wie Sie. Ich habe Sie nie in meinem Leben angerufen, Martina. Ich habe bis vor einer Stunde nicht einmal etwas von Ihrer Existenz gewusst. Dann wollen wir aber einmal schleunigst Klarheit in die Sache bringen. Sie müssen anfangen. Was war das mit dem Anruf? Vor ungefähr 7 Monaten hat mich ein Mann angerufen. Johnny Maxson hat er sich vorgestellt und gesagt, er habe Arbeiten von mir gesehen, die ihm sehr gefielen. Er wolle mir einen Auftrag geben, ob ich auch Porträts malte. Ich sagte ihm, ich sei so pleite, dass ich ihm auch seinen Schoßhund malen würde, wenn er wollte. Was genau war denn der Auftrag? Es war absolut verrückt, das Ganze. Er sagte, er würde mir 50 Pfund schicken und sich nach einer Woche wieder melden. Und die 50 Pfund trafen ein? Am nächsten Morgen. Dann rief er pünktlich wieder an und sagte, ich bekäme jetzt eine Fotografie als Vorlage für das Porträt. Er wolle aber kein braves Bild. Er sehe das Mädchen auf der Fotografie als, wie heißt dieses verzupfte Wesen in Hamlet, das mit dem Betttuch herumläuft? Ophelia. Ja, stimmt, als Ophelia. Wo haben Sie das Bild abgeliefert? Gar nicht. Der Mann hat es sich abgeholt. Er hatte noch ein paar Mal angerufen, sich nach dem Fortgang erkundigt, bis ich ihm eines Tages sagte, ich sei soweit und was jetzt? Und dann sagte er, er wolle es noch am gleichen Tag abends abholen lassen. Ich sagte ihm, das ginge nicht, ich müsse weg am Abend. Aber er meinte, das mache nicht, ich solle es ihm doch einfach vor die Tür stellen. Und das habe ich dann auch getan. Als ich nach Hause kam, war es nicht mehr da. Naja, es war sowieso verrückt. Also Sie wissen nicht, wer es abgeholt hat? Nein, aber eine Freundin sagte, sie habe einen kleinen grünen Lieferwagen abfahren sehen. Das heißt natürlich nicht viel. Ja, man weiß nie. Es sei denn, die Freundin hätte sich zufällig die Nummer gemerkt. Wer tut denn sowas? Die Fotografie, Martina, die man Ihnen geschickt hat. Haben Sie die noch? Die müsste noch irgendwo herumliegen. Ich würde sie gern sehen. Sowas hebe ich immer hier in der Mappe auf. Moment. Ja, da ist sie. Hier. Jemand, den Sie kennen? Ja. Das war meine Tochter. Einer, der auszieht, Vater zu werden, sagte der Mann, stellt dem Schicksal schreckliche Geiseln, sagte er. Und hatte recht. Und dabei lassen wir es wohl. Dorothy war pünktlich und ich stieg zu ihr ein. Auf die Minute, was? Manche Frauen müssen eben um jeden Preis originell sein. Und jetzt? Auf dem kürzesten Weg zum Derricksee Hotel, ja? Ja. Aber erst möchte ich noch ins Cottage. Können wir irgendwo halten und versuchen, eine Taschenlampe zu besorgen? Ich habe eine im Handschuhfach. Du denkst schon an alles. Jetzt lieber an nichts. Fehlst du gar nicht mehr, Johnny? Das gehört zu den aufgegebenen Lastern. Hast du was gegen Musik? Nein, nein. Warum hast du das Schreiben aufgegeben, Johnny? Ich habe die Einsamkeit nicht ertragen. Ich glaube nicht, dass du aufrichtig bist. Was bringt dich dazu, meine Aufrichtigkeit zu bezweifeln? Du hast seit Jahren nichts geschrieben. Bist einsamer denn je. Weiter, Frau Lehrerin. Ich bin der Meinung, dass Julia dich aufgefressen hat. Sei nicht eifersüchtig auf Julia. Ich hätte nicht gewusst, dass ich es bin. Doch, ich glaube ja. Du warst unfair und das ist ein entlarvendes Symptom. Verstehst du, ich glaube nämlich, dass Julia... Einsamkeit auch nicht ertragen konnte. Julia und einsam? Sie war verwöhnt, war herrschsüchtig, war exhibitionistisch. Sie brauchte jemanden, der um sie herumtanzte oder aber ein Genie, dem sie als attraktive Frau alles opferte, nach ihrem Geschmack. So etwas kann wahrscheinlich ein Albtraum werden. Wurde es auch. Ich glaube, es war wirklich so, dass Mit den Jahren, das Einzige an mir, was für Julia noch zählte, Johnny der Schreiber war. Und dass ich sie schließlich dafür so hasste, dass ich ihn tötete. Du könntest ihn nie wieder auferstehen lassen? Ich glaube nicht, dass er dir sympathisch wäre. Die Entscheidung müsstest du mir überlassen. Nein, mein Liebling. Warum nicht? Hast du nie Frankenstein gelesen? Du hast immer noch einen hohen Promillesatz Julia im Blut. Hör zu. Vor 2 Jahren saß ich einmal im Luxembourg und versuchte, mich an einen glücklichen Moment mit Julia zu erinnern. Es fiel mir keiner ein. Nicht einer? Nicht einer. Und heute Nachmittag saß ich in der Wohnung und versuchte, mich an irgendetwas aus meinem Leben mit Julia zu erinnern. An irgendetwas. Und da war nichts? Nichts. Wenn das alles wahr ist, Johnny, warum bist du denn zurückgekommen? Ich bin zurückgekommen, weil Julias Mutter mich darum gebeten hat. Du magst sie sehr gern, nicht wahr? Ja, sehr. Noch andere Gründe? Meine Tochter Sarah. Was hattest du da im Sinn, Johnny? Sie zum Leben zurückzuerwecken? Was hast du da gesagt? Darauf läuft doch dein Gerede hinaus. Du bist das Superwesen, hoch erhaben über uns allen, die wir in den Niederungen der dreckigen Welt herumackern. Würdet ihr mir bitte das Eau de Cologne reichen? Dorothy, ich habe keine Lust. Du hast keine Lust, okay. Du hast keine Lust zu leben. Also ziehst du dich zurück und lässt uns gewöhnliche Sterbliche weiterwursteln, so gut wir können. Was dabei herauskommt, weiß ja niemand besser als du. Hier sind wir. Wir stellten den Wagen auf der linken Seite ab. Das Haus stand blass gegen die schwarzen Bäume. Der See schimmerte wie ein Blatt unbeschriebenes Kohlepapier. Und am Ufer gegenüber funkelten Autolichter. Ein Regiment Leuchtkäfer Richtung Norden. Ich stieg aus. Kommst du mit? Natürlich. Hast du die Taschenlampe? Ja. Johnny. Ja? Es tut mir leid. Nicht der Rede wert. Ich hätte lieber gehört, ich hab's verdient. Habe ich aber nicht. Hier hat sich einiges geändert seit den Pionierzeiten mit Steinpfad und Öllampen. Hier wird seit 2 Jahren erschlossen. Tatsächlich sogar Strom. Mal sehen, was sie uns noch bieten. Die Haustür ist noch die alte. Du bist immer schwer aufgegangen, oder? Bestimmt immer noch. Da wären wir. Leucht mal hier. Wo ist denn die? Nein. Nein. Was ist denn, Johnny? Kein Mann steigt 2-mal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in 3 Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. 2. Teil. Die Sprecher waren Jürgen Goslar, Otto Ruvell, Roma Bahn, Christine Davis, Heinz Schimmelpfennig, Alexander Hegart, Horst Beilke, Ludwig Thiesen, Werner Runzhagen, Hannelore Hoger und Heidi Vogel. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1971.